herzlich willkommen zum Uncast Episode 371. Hallo Web. Die Themen heute: Google Hello Web Client ist fertig, aber Überraschung, nur für Chrome. Aha. Google Home Video Nachtrag gibt's auch noch. Viel muss ich dazu eigentlich noch nicht sagen, aber ich hab's hier mal zusammengefasst, ja. Denn es gibt noch was anderes mit Google Home, Telefonanrufe, ja. Wird's betreffen. Das ist dann aber schon wieder zu den News. Da gibt's auch andere unschöne Sachen zu Google. Da muss ich drüber sprechen, leider. Die Community war diesmal aktiv, das freut mich natürlich, ja. Und App der Woche sind es wieder mal gleich zwei, was auch mit dem unschönen Thema Google zu tun hat. Ja. Ja, Google Hello Web Client. Eigentlich könnte man das erwähnen, ja, und dann sagen, okay, das war's, ja, mehr braucht man darüber nicht zu sagen. Es gibt den jetzt, kann man benutzen. Aber so einfach ist es nicht. Ist ja schließlich Google, ja. Da ist es nicht ganz so klar und einfach. Jedenfalls meistens nicht. Aber. Und da ist das Web mal wieder geteilter Meinung. Ich finde, das ist die Lösung ist ganz gut gemacht. Klar ist eins. Und ich kann es immer nur wieder sagen. Hello ist natürlich für Smartphone-Geräte mit Telefonnummer. Wie kriegt man also sowas aufs Web? Indem man es authentifiziert, das Smartphone, für den jeweiligen Browser. Und dann eben Zugriff hat auf diese Chat-Daten, auf diese Chat-Verläufe. Ja. Und genau so ist es auch. Die Verbindung ist recht unkompliziert, ja, geht also ruckzuck, ganz schnell. Und sollte ja auch dann so gar keine Probleme geben, meint man. Also wenn man hier zum Beispiel in der Hello Web, Hello for Web auswählt, ja, auf der linken Seite, wie gesagt, ich hab's auf Englisch stehen, ja, dann erscheint das so ein schöner, witziger Kamerad, das ist auch von den Stickers so, ja, der fordert einem dann auf, hier den QR-Code zu scannen. Was für ein QR-Code? Genau, auf hello.google.com/web. Dort findet man, oder dort erscheint dann quasi ein QR-Code. Mit dem muss man sich dann eben anmelden. Ja, den muss man abscannen. Wenn man das macht, ja, geht sofort. Und dann hat man sofort Hello im Web, im Browser mit dem gesamten Chatverlauf. Man muss das nicht jedes Mal machen, sondern nur, wenn man das Gerät abmeldet. Ansonsten bleibt das Gerät angemeldet und man muss das so lange eben nicht mehr machen, wie man eben im Hello, in der Hello App auf dem Smartphone sich hier nicht auswählt, beziehungsweise den Computer eben wieder ausloggt. Das ist eigentlich eine Lösung, die finde ich ganz praktikabel, ist schön. So sind die Probleme eben gelöst. Die Leute, die gern tippen wollen auf dem Desktop mit der Tastatur, können das machen. Die Oberfläche an sich ist auch meiner Meinung nach sehr gut gelungen, denn sie beinhaltet eben auch die Sticker und die Emojis und so weiter, was auch wichtig ist meiner Meinung nach. Und somit macht es eigentlich einen guten Eindruck. Aber wie gesagt, es wäre nicht Google, wenn alles einfach so klappen würde. Also ich meine, es ist einfach, es ist super einfach, aber Google denkt nur so weit einfach, wie es auch Google ist. Ja. Das heißt, das Ganze funktioniert nur mit Google Chrome Browser. Nicht mit Firefox, nicht mit Internet Explorer oder sonst irgendwas. Ja. Für vieles wird es auch kein großes Thema sein, das ist egal. Zusätzlich aber, und das ist eben für viele offenbar ein Thema, wenn ich mir so die Hetztiraden im Internet angucke, wobei ich habe das auch nicht anders erwartet, denn schließlich, es macht ja was von, es ist ja was von Google, da müssen natürlich so unvoreingenommene Webseiten, ja, wie Ars Technica, ne, ich sag auch gerne Ars Technica, ja, oder was weiß ich, die ganzen Apple-Seiten und so weiter müssen natürlich da sofort dagegen steuern, aber diesmal haben sie tatsächlich Grund dazu. Denn der iOS Allo Client wird nicht unterstützt, jedenfalls noch nicht, wird kommen. Nur da ist das Geschrei natürlich groß, ne? Die ach so elitären, vermüllten iOS-Fanatiker, die sind da natürlich vor den Kopf gestoßen, ja, wenn auf einmal etwas zuerst für Android rauskommt, bevor es für iOS verfügbar ist. Ist ja nicht so, dass es ständig andersrum auch ist, obwohl die Produkte von Google sind, was natürlich auch wiederum die Android-Seite hin und wieder verärgert. Also, warum man sowas macht, solche getrennte Releases, weiß ich nicht, ob ich denke, das sind verschiedene Teams am Arbeiten, die hauen halt die Sachen raus, wenn sie fertig sind. Vielleicht sollte das Management mal überdenken, dann etwas auch zurückzuhalten, ja, oder vielleicht dem einen oder anderen Team mal in den Hintern zu treten, dass es ein bisschen schneller geht, damit eben ein Launchtermin eingehalten werden kann, und zwar für beide Systeme gleichzeitig, ja. Dann wäre zumindest mal von dem Grund her, aus dem Grund eben, so dieses permanente und mittlerweile sehr ermüdende Gejammere von vielen Usern stumm. Aber die würden dann natürlich auch was anderes finden, ganz klar. Und zum Beispiel eben, dass man Chrome braucht. iOS-Lager ist es sicherlich auch ein großes Problem, beziehungsweise im macOS-Lager, muss man das sagen, ist es ein großes Problem. Da gibt's schon eine gewisse Abneigung gegenüber Chrome. Ja, man hält sich da immer noch an die Illusion Safari fest. Ja, aber was ich schon viel irritierender finde, ist, dass eben zum Beispiel auch Firefox nicht unterstützt wird. Dass Internet Explorer nicht supported wird. Gut, ich meine, Allo richtet sich eh nicht an Geschäftsleute, und außer Geschäftsleute kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich jemand Vernünftiges noch nutzt. Ja? Sorry, ich will niemand vom Kopf stoßen, aber im Jahr 2000 sind die meisten User nicht mehr. Also das finde ich jedenfalls nicht besonders gut. Trotzdem ist dann die Frage, was bleibt denn da noch? Dann schränkt man sich quasi die kleine Allo-Gemeinde, muss man ja klipp und klar sagen, schränkt man sich noch weiter ein, indem man eben eine ganze Plattform nicht unterstützt, erstmal iOS, und dann auch noch verschiedene Browser nicht unterstützt. Marktstrategisch ist das ein Desaster. Das muss man ganz klar sagen. Da hat Google jetzt endlich das gemacht, was viele wollten. Ja, zumindest viele, die eben sich äußern, die eben laut sind. Ich bezweifle eben, dass es wirklich viele sind. Ja, das hat man ja auch bei Google Reader gesehen. Ein paar tausend Journalisten haben das so rumgejammert, dass die Leute gedacht haben, die ganze Welt nutzt Google Reader. Ja, gar nichts. Google Reader wurde eingestellt, weil es so gut wie niemand benutzt hat. Ja. aber trotzdem, die Lauten, die kriegen manchmal auch so was, so ein paar Brocken vorgeworfen, ist wie in den Geschäften, ne? Wenn man zum Chef geht, dann gibt's auch einen Gutschein oder was weiß ich, Parken umsonst oder sonst irgendwas, ne? Aber trotzdem ist es eben so, dass die jetzt gar nicht so begeistert sind, weil eben davon auch viele waren, die jetzt weder Chrome-Browser haben oder vielleicht eben sogar ein iOS-Gerät haben. Tja, Google schafft's immer wieder. Bleibt allerdings sowieso immer noch der letzte Streitpunkt, das ist ja die SMS-Integrierung. Davon hat man bis jetzt noch nichts gehört. Nach der ablehnenden Ansage, die mal getroffen wurde von dem Verantwortlichen für Allo auf Twitter, dass man eben Apps macht für 2022 und nicht für die Vergangenheit, ja, dass dann eben zu erwarten ist, dass SMS eher so schnell nicht integriert wird in Allo. Da gibt es eben auch mehrere Meinungen. Ich finde es auch ganz richtig so, weil Google hat schon einen exzellenten SMS-Client, der nennt sich Android Messages. Warum sollte man diese selbe Funktion nochmal einbauen in Allo? Ja, das wäre Redundanz, das ist nicht okay. Das ist, das macht auch Apple so nicht. Ja. Nur, dass Apple hingeht und sagt, wir klatschen alles in eine App rein und das nennt sich dann iMessages und hier, friss oder stirb. Ja, und dann auch verbietet anderen bestimmte Funktionen eben nachzuahmen, was ja dann eben den Richtlinien festgelegt ist. Ja, vielleicht sollte das Google auch machen, dann wären die Leute etwas zufriedener vielleicht. Und ich meine, im Prinzip würde ja auch nichts dagegen sprechen. Warum gibt es denn nicht Allo und Android Messages zusammen? Und das nennt man dann eben Android Messages. Fertig. Und das nutzt eben Allo. Schluss. Ja, und dann wären doch alle zufrieden. Aber ich denke, auch da sind wieder die verschiedenen Teams, die arbeiten. Die einen sind eben für SMS und die anderen sind eben für Allo. Zusätzlich kann ich mir auch vorstellen, dass es auch da Probleme mit den Carrier gibt. Denn Android Messages arbeitet ja mit verschiedenen Carrier zusammen, um eben dieses RCS-Protokoll zu implementieren. Was ich immer noch nicht probiert habe, ich habe ja jetzt Telekom, ja, bin ja gewechselt vom Netzprovider her. Telekom sollte das, soweit ich weiß, unterstützen, aber es scheint mir jedenfalls so, als ob das auch noch nicht kompatibel ist mit dem Android Messages System wiederum. Da müsste man eine spezielle RCS-App installieren, ja. Also im Prinzip, man müsste dann auch vom Netzbetreiber eine Chat-App installieren, um eben dann über RCS Nachrichten zu verschicken. Das sieht man halt, dass die Firmen nicht interessiert daran sind, eine App für alle zu basteln, weil dann dem einen oder anderen irgendetwas verloren geht. Ja? Die Betreiber, die Carrier wollen Kohle damit verdienen. Wenn Android Messages zusammengeschmissen würde mit Allo zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass dann noch weniger Netzbetreiber bereit wären, die Google-Version von RCS zu implementieren, weil die dann sagen, ja Moment mal, in der App kann ja jeder dann auch kostenlos an uns vorbeischreiben. Und wenn die dann erstmal von allen Leuten genutzt wird, warum sollten die dann SMS schreiben, also über oder RCS-Nachrichten schreiben, statt Allo-Nachrichten schreiben? Warum? Ja, und genau das ist eben die Frage, und da wundert es mich nicht, dass dann eben auch aus politischen Gründen wieder gesagt wird, nee, also wir machen das nicht mit Allo zusammen, damit die Netzbetreiber überhaupt überredbar bleiben, vielleicht, ja, RCS-Messages von Android, also von Google zu unterstützen, ja, weil es da auch verschiedene Implementierung gibt. Also das Messaging-Geschäft ist überhaupt nicht einfach. Warum kann es Apple? Weil Apple eben auf den Tisch hauen kann und kann sagen, das ist unsere App, die nutzen wir, Netzbetreiber macht oder verreckt, dann wird eben das iPhone nicht mehr über euren Carrier verkauft und dann habt ihr Millionen Verluste und Schluss ist. Das kann aber Google nicht machen, weil Google die Hardware nicht kontrolliert. Ja? Und wenn dann die Hersteller von den einzelnen Geräten sich nicht einigen, und das werden die niemals tun, ja, dann gibt es da auch keine mächtige Aussage. Dann kann Google sagen, ja, dann wird eben Android nicht mehr bei dem Carrier verkauft. Und dann lachen die und sagen, ja, muss sehen, ob das Samsung, Huawei, LG und alle anderen eben auch so sehen, und die werden den Teufel tun, die wollen nämlich Kohle machen, also, ne? Kann man das so nicht machen, und Google hat da eben schlechte Karten. Ja. Tja. Nein, ich werde jetzt nicht zum tausendsten Mal durchkauen, warum Allo jetzt noch nicht die Nutzerzahlen hat von WhatsApp. Das werde ich nicht nochmal sagen. Aber Tatsache ist, dass mit dieser Implementierung von dem Webclient ich eigentlich der Meinung war, dass dann eben vielleicht doch noch ein paar mehr Leute auf Allo umschwenken werden. Aber das hat Google gut zunichte gemacht, diese Hoffnung. Denn man hat eben zu viele Leute jetzt ausgegrenzt. Und das finde ich gar nicht gut. Manchmal ist die Google-Strategie sehr, sehr schwer zu durchschauen. Ja. Aber wie heißt immer so, Gottes Wege sind unergründlich. Fängt ja auch mit G an. Vielleicht sind auch Googles Wege unergründlich. Ja. Wobei ich die nicht als Gottheit anerkenne. Gell. Hier. Komme ich nochmal zu Google Home. Ja, ich habe es wirklich letzte Woche nicht geschafft, das Video online zu stellen, wobei das wirklich nur ein profanes Video ist. Jetzt ist es allerdings hochgeladen. Ich habe es kurz vor der Sendung hochgeladen, damit ich es auch noch verlinken kann. Da könnt ihr mal ein paar Probleme sehen, auf die ich gestoßen bin, vor allem in diesen kontextabhängigen Fragen. Es ist schon teilweise lustig, ist aber auch in der Praxis nicht ganz so häufig anzutreffen. Das heißt, eigentlich läuft es soweit ganz gut mit dem Google Home. Ich werde im Community-Bereich da noch was dazu sagen. Ja. Denn ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man mehr als ein Pferd im Stall hat. Ja, aber wie gesagt, da sage ich dann bei der Community nochmal was dazu. Also guckt euch das Video gerne mal an. Ich habe es im Schweiße meines Angesichts heute noch gemacht. Ja, also bitte würdigt das. Ja. Telefonanrufe mit Google Home wird es vorerst in Deutschland leider nicht geben, oder beziehungsweise in Europa nicht geben. Das habe ich ja schon befürchtet, weil eben hier keine Infrastruktur ist. Wir haben ja auch kein Google Voice hier. Von daher wundert es mich eben nicht. In den USA und in Kanada soll's oder funktioniert es jetzt. Die Geräte werden sukzessive dafür freigeschaltet. Und nun ja, die Lösung ist natürlich sehr gut. Das wäre schon eine schöne Sache, wenn man dann auch quasi das Google Home als Freisprecheinrichtung nutzen kann. Ja, die eben auch auf Zuruf jemanden anruft, das wäre wirklich super praktisch. Ja, also ich muss ganz klar sagen, das wäre super praktisch. Ich rufe zwar die Leute kaum noch an, aber wenn ich das mal mache, dann ist es wirklich immer ein Riesen-Act. Vielleicht auch, weil ich das eben so nicht mehr gewohnt bin. Da muss ich die Nummer in der Kontakteliste suchen und dann wählen und dann warten, und das ist für mich so abstrakt geworden, ja. Da wäre das so ein Zuruf, ja, wäre da wirklich super gut, wo dann eben das verbunden wird. Und selbst wenn man die Nummer dann einzeln sagen müsste, falls nicht nur Kontakten drin ist, zum Beispiel man liest irgendwo was und da soll man dann eine Rufnummer anrufen, ja, das passiert eigentlich am häufigsten bei mir, ja, also ich rufe die, wie gesagt, meine Kontakte eh nicht mehr an, das schreibe ich eher, aber wenn dann eben sowas auftaucht und dann hat man eine Nummer und dann kann man die diktieren und dann wird die angerufen, wunderbar, ja, so sollte das normalerweise sein. Leider, wie gesagt, für uns auf unabsehbare Zeit verschoben. Ja, gab es eigentlich sonst noch was beim Google Home? Ja, ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, am Preview-Programm teilzunehmen. Ich habe jedenfalls merkbar keine andere Software bekommen bisher. Bis auf einen Menüpunkt, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass ich den vorher übersehen habe. Nämlich, man kann jetzt Bluetooth-Geräte anmelden und damit den Google Home Lautsprecher benutzen wie ein ganz normaler Bluetooth Lautsprecher mit allen Bluetooth-fähigen Geräten. Das ist für viele bestimmt auch eine interessante Funktion. Ich selbst finde das jetzt nicht unbedingt so prickelnd. Wenn man im Google Universe eingebettet ist, ja, ist es eigentlich fast schon irrelevant. Weil ich habe ja auch meine Bluetooth-Boxen, ja, quasi, kastriert. Da hängt jetzt ein Chromecast Audio dran, weil da die Qualität viel besser ist als über Bluetooth, jedenfalls den damaligen Standard, ja. Also auch nicht mehr interessant. Ja. Dennoch denke ich, wird es auch wieder hier ein paar Leute geben, die das durchaus nutzen werden. Und es gibt ja auch einige Geräte, wo nicht so einfach eingebunden werden kann. Und wenn man die zusätzlich eben auch noch koppeln kann und das dann als Lautsprecher nutzen kann, warum nicht? Ja, warum nicht? Geht ja. Also das ist die Funktion, habe ich jetzt die Woche neu entdeckt. Ansonsten, die Multi-User-Funktion ist immer noch nicht freigeschaltet. Auch wenn das Gerät auf Englisch steht, kann man es nach wie vor nur bei der ersten Initialisierung des Gerätes auswählen. Danach verschwindet die Option und man kann keinen weiteren User mehr einrichten. Ja, seltsam, aber auch da wird es vielleicht Gründe dafür geben, die fernab von unserem Verständnis liegen. Fernab von meinem Verständnis jedenfalls ist auch die Zensurbemühungen, die Google mittlerweile an den Tag legt im Play Store. Und diesmal hat es eine App getroffen, wo ich wirklich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also wenn es um Betrüger-Apps geht, Malware-Funktionen oder sonstiges, ja, da bin ich der Erste, wo sagt, ja richtig, das ist einfach qualitativ nicht haltbar, das muss raus aus dem Play Store, ja. Weil die Leute, die müssen auch das Gefühl haben, dass hier keine Malware verbreitet wird auf dem Play Store. Ja. Aber wenn dann Apps von alternativen Social Networks gechust werden, das heißt gelöscht werden, dann hört der Spaß bei mir auf. Das ist eine Meinungszensur allererster Kajüte und sowas geht gar nicht. Ja. Die Begründung ist absolut fadenscheinig. Die Begründung wäre Hate Speech für das Netzwerk, für das Social Network Gap. Nun ist Gap zwar tatsächlich ein Netzwerk, das von verschiedenen Gruppen benutzt wird, auch Gruppen, die nicht unbedingt sagen wir mal, sehr sympathisch sind. Ja. Aber das Netzwerk hat, wie alle anderen Netzwerke auch, ganz klare Regeln, die besagen, dass illegale Inhalte, Aufruf zu Gewalt oder Ähnliches nicht gepostet werden dürfen. Und Fakt ist, mir ist dort, ich bin nämlich bei dem Netzwerk angemeldet, ja, ist auch zum Beispiel ein Gewaltaufruf direkt, habe ich so nicht gesehen bei diesem Netzwerk. Wohl aber bei Twitter. Dort wird nämlich permanent zu Gewalttaten aufgerufen. Warum wurde denn die Twitter-App dann nicht gesperrt? Bei Google Plus, da lese ich manchmal in den Kommentaren Sachen, da frage ich mich, warum die Leute noch nicht im Gefängnis sind. Ja? Auch die Google Plus-App ist noch im Play Store. Von Facebook möchte ich mal erst gar nicht sprechen. Ich meine, wir alle wissen ja, ne, es gibt kein Hate Speech auf Twitter, Facebook und Google Plus. Deswegen, ja, hat hier auch der Demissier hier Druck gemacht auf die Netzwerke, auf Facebook und so und auch Gesetze auf den Weg gebracht, ne? Oder war es der Maas? Ich weiß nicht mehr genau. Weil es ja überhaupt kein Hate Speech auf diesen Netzwerken gibt. Also inkonsequent, ja, fadenscheinig und sehr parteiisch meiner Meinung nach die Entscheidung von Google, ohne jeglichen Anlass dazu, ja, konkreten Anlass, das wurde auch nicht benannt, sondern offenbar ist die Plattform nicht restriktiv genug, was Zensur anbetrifft. Ja? Und das finde ich absolut nicht okay. Da muss Google wirklich aufpassen, dass sie sich nicht alles kaputt machen, was sie sich in der langen Zeit aufgebaut haben. Denn auch ohne diese Kacke, muss ich sagen, die Google jetzt gerade macht, sind genug Leute skeptisch gegenüber Google. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, wie oft ich Google gegenüber anderen Leuten verteidigt habe, weil sie eben neutral bleiben in Sachen, ja, dann muss ich schon sagen, wow, was ist denn jetzt passiert? Ja. Ganz, ganz schlimm meiner Meinung nach. Die App gibt's zum Glück auch zum Direktdownload. Ja, ich habe den Link drin und der bleibt auch drin. Ganz einfach. Gap App zum Direktdownload. Denn zum Glück kann man bei den Android-Geräten ja auch Apps sideloaden, das heißt, die nicht auf dem Play Store sind. Ich habe die App auch, soweit es mir möglich ist, geprüft. Das ist also auch dieselbe App, die vorher im Play Store war. Übrigens, seit etlichen Monaten ist die Gap App bereits im Play Store vorhanden. Ja. Und deswegen, also kann man die, wer die möchte, herunterladen. Gap gibt's natürlich auch auf oder im Web, ja, gap.ai. Ja. Und lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr da auch ja Leute seht, die gibt's wie gesagt auch auf Twitter und so, ja, die halt ein bisschen komische Meinungen vertreten. Das ist das A und O dieser Plattform, ja, jeder kann seine Meinung vertreten, solange es nicht strafbar ist, ja. Und wenn euch da was nicht passt, dann könnt ihr auch dagegen losgehen. Also ihr könnt dort auch Sachen posten, die vielleicht dort die meisten User auf die Palme bringt. Das macht nichts, weil ihr dürft das auch dort. Und wie dann die Plattform sich entwickelt, das hängt auch an den Leuten, die eben dort mitmachen. Ja, ich poste dort zum Beispiel genau dieselben Anime-Sachen und anderen Themen, ja, technikbezogene Themen und so weiter, ja, die ich auch auf Twitter und auf Google Plus poste. Und auch andere Themen, ja, mache ich nichts anderes als auf Google Plus oder als auf Twitter. Aber mit der Gewissheit, dass mein Account dort nicht wegzensiert wird, nicht einfach geschlossen wird, weil ich die falsche Meinung habe. Ja. Das wird dort wohl nicht passieren. Ja. Ich meine, bevor ich jetzt denen auch noch Vorschusslorbeeren gebe, ja, bei Google habe ich schon mal daneben gehauen, wer weiß, was bei Gap in 2 Jahren ist. Ja. Aber bis jetzt, sage ich mal, sind die Sachen eben weitestgehend unzensiert oder sind unzensiert. Ja. Während das auf Twitter ich überhaupt nicht mehr sagen kann, da werden täglich Accounts geschlossen, also mit Postings, die sind überhaupt nicht irgendwie strafrechtlich relevant oder schlimm oder irgendwas, ja, und andere wiederum, die eben das in Anführungszeichen richtige politische Lager vertreten, ja, da darf offenbar, ja, auch zum Mord aufgerufen werden. Das ist mehrfach passiert auf Twitter und Twitter nimmt diese Tweets nicht weg, weil anscheinend die richtigen Leute ermordet werden sollen. Ja, also das ist absolut absurd mittlerweile. Ich könnte mich da auch reinsteigern. Hat eigentlich hier im Ankasten viel zu suchen. Ich habe darüber auch schon in der Rios Wochensicht gesprochen. Ja. Aber es ist nicht akzeptabel, dass Google einfach lügt, dass Google einfach unter diesen falschen Begründungen, unter diesen unglaublich niederträchtigen oder Versuche, diese unglaublichen niederträchtigen Versuche unternimmt, alles zu zensieren, was ihnen nicht passt. Und da drängt sich natürlich auch der Verdacht auf, dass das damit zusammenhängt, dass Gap nämlich gerade ein paar Tage, bevor diese App rausgeflogen ist aus dem Play Store, ja, diesen James Damore, der nämlich die fehlende Diversität angekreidet hat bei Google, Ja, der wurde deswegen von Google entlassen. Dem hat Gap nämlich einen Job angeboten. Ja. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also, deswegen hatte ich ja auch Versuche unternommen, ja, getestet, ich habe es in der Rios sich ausführlich erklärt, den Gexit getestet, den Google Exit von mir. Ja. Und zu meiner Freude konnte ich feststellen, innerhalb von weniger von wenigen Stunden könnte ich von Google weg switchen und meine gesamten anderen Sachen verteilen auf andere Dienste. Und obwohl ich ja ein absoluter Google-Heavy-User bin. Ja? Und deswegen, da werde ich auch noch was nachher bei der Community dazu sagen, wegen Amazon Echo und Google Home. Ja? Aber das hebe ich mal auf bis später. Also, ich glaube, nicht nur mir geht so. Trotz aller Marktmacht von Google, ein Wechsel weg von Google dürfte den meisten Leuten nicht besonders schwer fallen. Deswegen aufpassen, Google, neutral bleiben und alles ist super gut im Unicorn Pink Wonderland. Hm? Takeshi's Castle bzw. Takeshi's Challenge heißt das Spiel, gibt's als offizielle Android-App. Ja, Wahnsinn. Ich meine, was interessiert mich da alles mit Google und Gap und hin und her? Mir ist egal. Takeshi's Castle. Ja, das ist doch wesentlich wichtiger, oder? Gut, das Spiel ist wirklich grottig. Also das ist ein Trash-Spiel. Ja, man nennt das, glaube ich, Kazugo oder sowas in diesem japanischen Medier. Ja, kostet auch nur 6 Euro und hat eine Grafik. Also ich muss gar nicht von Grafik sprechen, ja. Aber diese Spiele sind ungefähr so zu vergleichen wie die Retro-Spiele bei uns. Das ist in dem Stil etwas so gemacht. Diese Schrottspiele, sage ich mal, die aber so schrottig sind, dass sie schon wieder Kult sind. Ja, und definitiv hat das natürlich wieder alle Möglichkeiten, ein Kultspiel zu werden. Takeshi's Castle bzw. Takeshi's Challenge, wie das Spiel ja heißt, ne? Eigentlich ist daran angelegt an Takeshi's Castle und das Spiel ist auch offiziell von Beat Takeshi. Ich hoffe, der hat es nicht programmiert, obwohl es so aussieht, als ob er das selbst programmiert hätte. Aber trotzdem hat es natürlich einen gewissen Flair, macht auch Spaß, ist offiziell von Taito. Taito, Leute. Ja, also wenn ihr das sieht und denkt, oh, was ist denn das? So Publisher aus dem Wohnzimmer raus. Nein, Taito macht es. Wie gesagt, die haben auch eine große Fangemeinde, diese Art von Spielen. Deswegen auch der Preis von 6 Euro, das wird dort gekauft ohne Ende. Wenn ihr also Takeshi Castle Fans seid, ja, und unbedingt alles von Beat Takeshi haben wollt, ja, dann ist das möglicherweise das Richtige, falls ihr halt auch Geräte habt, die ihr angemeldet habt über eine japanische VPN-Verbindung, denn ansonsten, tja, ist das leider nicht kompatibel mit euren Geräten. Mist. Ja. Klar, und warum erzähle ich euch das dann, wenn man das eh nicht nutzen kann? Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es auch bei uns ein paar Freaks, die nochmal einen neuen Account machen, ja, auf ihrem Android-Gerät mit den Anmelden mit einem VPN im Server aus Japan, ja, und dann kann man eben das auch herunterladen und nutzen, ja. Gut. Vielleicht, was mehr Leute interessieren wird, das Samsung Galaxy S8. Wie kann man da denn diesen Bixby mit dem Google Assistant ersetzen? Das geht, ja. Und zwar, gut, zuerst mal muss man den Bixby ausschalten, das ist relativ einfach. Ich lasse den Artikel verlinkt, der wurde bei Android Central gepostet, ich lasse den mal verlinkt. Und wenn man den dann aktiviert hat, das ist das Einfache, dann wird's erst richtig schwierig. Man braucht nämlich da Apps dazu. Bix Remap nennt sich das, um diesen Bixby-Button neu zu belegen mit dem Google Home Assistant dann eben. Ja. Das ist gar nicht so einfach, deswegen wie gesagt eine separate App dafür. Ja. Den Rest könnt ihr dann ja lesen da in diesem Artikel. Ja, jetzt ist mir eben so zwischendrin noch was eingefallen mit dem Google Home, das ich noch loswerden wollte. Jetzt ist mir es wieder entfallen. Ja, wunderbar. Tja, so kann das passieren. Ach ja, genau. Die Verbindung mit IFTTT habe ich auch heute ausprobiert schnell. Und ich kann tatsächlich mit dem Google Home jetzt twittern. Ja, per Zuruf. Ich weiß zwar noch nicht genau, warum die Spracherkennung so schlecht ist. Normalerweise erkennt Google Home das ziemlich gut. Ja, die Stimme, selbst wenn ich so in Bart reinnuschel, ja, kann Google Home mich recht gut verstehen und führt dann die entsprechenden Aktionen auch ohne Probleme aus. Aber in dem Moment, wo ich Google sagt, dass man was twittern soll, ich weiß nicht, was da los ist, dann scheint die Worterkennung in einen anderen Modus zu gehen. Da werden nämlich Sachen erkannt, die sind unglaublich, ja. Also falsch geschrieben, weil es eben sich akustisch anders anhört, ja. Ich habe auf meinem Twitter-Account tatsächlich mal eins gelassen, das ist ganz lustig, ja. Things wird dann einfach als Sings, also he sings, ja, übersetzt, ja. furchtbar. Aber das ist, ich bin auch noch nicht dahinter gekommen, vielleicht macht da Google auch nochmal eine Korrektur von der Spracherkennung in diese Richtung. Möglicherweise schaltet es da in einen anderen Modus dann rein. Aber es funktioniert, ja. Mit IFTTT kann man aber noch mehr machen, nicht nur mit Google Home twittern, sondern eben auch andere Aktionen ausführen, zeitgebundene Aktionen beispielsweise, ja, um so und so viel Uhr soll vielleicht Google Home irgendwas sagen, vorlesen, Musik starten oder sonst irgendwas, ja. Das kann man damit programmieren. Und eben auch zum Beispiel, wenn eine Mail reinkommt, dass sich Twitter dann, dass sich dann der Google Home Assistant meldet, ja, und es ankündigt. Das mache ich bei mir nicht so, wenn da so pro Stunde 30 Mails reinkommen und dann quatscht er mich tot. Also immer drauf bedacht sein, was sinnvoll ist oder nicht, ne? Aber man kann auf jeden Fall alles Mögliche machen und auch verschiedene Apps kann man dann eben mit dem Google Home verbinden, die normalerweise gar keine Unterstützung haben. Ja? Das finde ich gut. Also man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten über IFTTT und dem Google Home Assistant. Und das mit dem Twittern fand ich ganz, ganz gut. Dann kann ich jetzt hier sagen, wenn ich anfange hier zu spielen oder was, ja, sage ich, hey Google, tweet, now I'm going to play Neverwinter. Ja, zack, muss ich ja unbedingt den Leuten mitteilen, ne? Ganz klar. Gut, das Essential Phone hat jetzt ein offizielles Auslieferungsdatum. Ja. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass diese Woche angekündigt wird, wann es rauskommt. Also die Ankündigung von der Ankündigung war letzte Woche und jetzt ist die Ankündigung von des Release-Termins. Innerhalb von 7 Tagen, ja, hat es geheißen, das ist also jetzt schon mittendrin, ja, ist oder wird das Essential Phone ausgeliefert. Das freut mich, das ist gut. Es ist schon ein gutes Gerät. Ich habe ja die technischen Daten schon rausgehauen. Die Anbindung mit dieser 360-Grad-Kamera finde ich sehr, sehr genial, die man dann einfach magnetisch hinten dran klipst. Ja. Der Preis allerdings ist natürlich schon recht happig. Ja, für $699 bekommt man natürlich auch schon andere Geräte, die mindestens genauso gut sind von den technischen Daten her. Somit bleibt eigentlich als Herausstellungsmerkmal nur noch diese Möglichkeit mit dieser günstigen anklipsbaren 360-Grad-Kamera und eben diesem randlosen Display oder nahezu randlosen Display. Also rundherum bis unten wird eigentlich alles, ist eigentlich alles nur ein ganz, ganz schmales, ganz, ganz schmaler Rand drumherum, ja. Unten ist der Rand dann etwas breiter, damit man das irgendwie überhaupt noch halten kann, ja. Oben im Display befindet sich die Kamera. Und das finde ich besonders schön. Auch designmäßig sieht das schön aus, finde ich. Ja, die Bar ist quasi dort, wo die Kamera ist und ist dann geteilt. Diese Android-Bar ist geteilt durch die Kamera. Und etwas höher ist diese Statusbar als bei normalen Android-Smartphones. Aber das kann man durchaus verkraften. Dafür sieht es optisch richtig schön aus und man hat da quasi bildschirmfüllende Ansicht im wahrsten Sinne des Wortes. Das gesamte Handy bis auf unten einen kleinen Rand ist quasi das Display und das ist optisch richtig schön. Auch von hinten sieht es optisch ganz gut aus und hat an der gewohnten Stelle den Fingerabdruckscanner drauf. Ja, so ist es. Die Mehrheit aller Geräte haben dort den Fingerabdruckscanner. Von daher haben sich auch viele Leute eben schon darauf eingestellt. Ja, Preis eben, wie gesagt, $699. Da schlackert mancher mit den Ohren. Ja, ich muss es leider sagen, so ein OnePlus 5 ist auch nicht unbedingt schlechter. Und ja, kostet halt ein bisschen weniger, ne? Gut. Android O wird seit heute ausgeliefert. Ich habe es noch nicht bekommen. Ja, ist ja auch von der Zeitumstellung her, ne? Also USA, da fangen die jetzt mal gerade erst an, ja, wahrscheinlich mit der Auslieferung. Das dürfte jetzt so um die halb elf sein. Ja, halb elf, elf, je nachdem, was für Zeitzone man da besucht. Und deswegen wird es wohl noch etwas dauern. Ja. Auf jeden Fall darf man gespannt sein, wie schnell das an die Pixel- und Nexus-Geräte ausgeliefert wird. Ich hoffe schnell, das ist jetzt ein richtiger Test. Jetzt kommt das erste Major-Upgrade raus für das Google Pixel. Ja. Da muss Google jetzt mal zeigen, dass die Pixel-User bevorzugt behandelt werden, zusammen mit den Nexus-User natürlich, ja, weil es die eigenen Geräte sind. Ja, ganz klar. Aber das wird sowieso passieren, weil bis die ersten anderen Hersteller das machen, ja, wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, denke ich. Übrigens wird das Teil fast sicher Oreo heißen. Man ist eigentlich so gut wie sicher, dass es Oreo heißen wird. Offenbar gab es da auch einen verräterischen Leak, der dem Google absichtlich oder unabsichtlich passiert ist. Ja? Also man kann davon ausgehen. Außerdem jetzt zur zu dieser totalen Sonnenfinsternis, die es in den USA heute gibt, ja, auch sehr passend. Genau dann wird eben dieses Android O veröffentlicht und da ist schon so eine schwarze Scheibe natürlich, ja, die sich dann vor die Sonne schiebt, ganz klar, und diese schwarze Scheibe wird eben auch als Oreo-Keks gedeutet, weil die Dinger eben schwarz sind, ja. Sehr gut. Damit wäre es die erste vegane Süßigkeit, ja, ja, Oreo ist seit geraumer Zeit vegan und damit, ja, kann ich es trotzdem nicht essen, weil ich auf Diät bin, beziehungsweise ich werde dann zur Feier des Tages vielleicht ein Oreo-Keks essen, ja. Und dann den Rest des Tages dann mit dem Smartphone verbringen und mir das angucken, statt Oreo-Kekse zu futtern. Also, ja, ich bin recht stark gespannt, was da rauskommt. Ich habe auch bewusst keinerlei diese Preview-Version habe ich nicht benutzt und ich habe mir auch aufgespart, zu viel zu lesen darüber. Ich will einfach überrascht werden. Ich fand es ja richtig schade, dass Google so eine Veröffentlichungsstrategie hat. Da muss ich sagen, beneide ich Apple und die Apple-User, wo einer auf die Bühne kommt und sagt, hier ist der neue Scheiß. Ja? Und so in ein paar Stunden fängt's an und ihr habt's auf allen Geräten. Und vorher weiß man höchstens so ein bisschen rudimentär was darüber. Ja. Aber hier, da weiß man ja eigentlich schon alles drüber. Also es gibt nichts, was noch nicht bekannt ist. Ja. Es ist langweilig im Prinzip. Das, was jetzt kommt, da ist keine Überraschung mehr da. Und damit es genau nicht langweilig ist, habe ich vermieden, in den letzten Monaten großartig über Android O zu lesen. Deswegen habt ihr vielleicht auch nicht so viel gehört. Ja, ja, sorry. Ein paar wichtige Sachen musste ich natürlich loswerden, ganz klar. Die interessieren mich ja auch. Aber so die Details, die habe ich eben außen vor gelassen. Ist euch aber bestimmt nicht so schwer gefallen, denn man hat ja an allen Ecken und Enden alle möglichen Gerüchte und auch Fakten gelesen über das Android O. Und ja, ich werde mich dann ganz einfach unvoreingenommen beeindrucken lassen, wenn es da ist, oder eben auch nicht beeindrucken lassen. Ja, und nächste Woche vielleicht schon kann ich euch dann sagen, ob ich mein Pixel an die Wand geklatscht habe oder ob ich es jetzt auf den Altar hebe und jeden Abend davor bete oder sowas. Ja. Oder einfach nur benutzen, fertig. Jo, dann komme ich jetzt mal zu der Community. Manchmal lohnt sich ein Community-Beitrag von mir. Ich habe heute Morgen gedacht, oh ja, vielleicht gar keine Community-Beiträge wie in der letzten Zeit auch. Was soll ich jetzt machen? Mach mal einen eigenen Community-Beitrag. Manchmal lohnt sich die 240 Frames pro Sekunde beim Google Pixel. Guckt euch mal das Video an, das habe ich verlinkt, das habe ich hochgeladen. Ich finde es absolut faszinierend. Ich habe einen Schmetterling aufgenommen, ja, der im Stand übrigens geflattert hat, ja, ganze Zeit lang habe den dann aufgenommen. Ich habe den Schmetterling wirklich nicht irgendwo festgebunden oder irgendwas gemacht mit dem. Der hat es ganz freiwillig so gemacht, ja. Und ich fand es absolut toll, wie man das so schön sehen kann mit diesen 240 Frames pro Sekunden, wie der mit den Flügeln schlägt, ist wirklich ganz, ganz toll. Und da war ich wieder überrascht und baff, was man mit dem Google Pixel machen kann. Ja, und ich war ja also schon vorher, ja, ich nehme meine Kompakt-Digitalkamera schon gar nicht mehr mit, weil die Ergebnisse einfach viel besser sind von den Fotos, die ich vom Pixel kriege. Und es ist wirklich ein absolutes Novum. Ja. Irre. So, dann Google, nein, Echo gegen Home. Die erste. Da hat der, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ja, da hat er David geschrieben. Hey Google, tja, ja, ich war faultiermäßig unterwegs. Google Home versus Echo Dot. Also inzwischen habe ich schon einige Videos angesehen und so viel besser ist der Google Home wohl nicht. Die Anbindung an das Smart Home bleibt offen. Trotzdem bin ich noch mit Dot 59 Euro zufrieden. Du hast natürlich nichts falsch gemacht, Spaßvogel. Ne? Bei der App der Woche, Japan-Affine, ist nicht mein Ding. Nachtrag später in die Community, ich sitze gerade in der Bahn. Jo. Aber ich glaube, also mit der App da, wo hast du dich, glaube ich, vertan? Da war gar nichts Japan-Affines dabei letzte Woche. Ja, soweit ich das noch weiß. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe ja öfters mal Japan-Sachen. Ne? Bin ja Japan-Fan und so. Ne? Ja, bevor ich zu der Aussage komme, Google Home vs. Echo Dot, wer da der Bessere ist und was man jetzt machen soll und was ich machen soll, ja, und überhaupt, ne, da lese ich erst nochmal was anders vor, Echo vs. Home, die zweite, ja, und zwar vom Olaf. Er schreibt, hallo Rio, die Spracherkennung im Google Assistant scheint auch im Deutschen ein Problem mit der Division zu haben. Das Wörtchen geteilt wird bei mir einfach unterschlagen. Konstrukte wie 47 dividiert 5 funktionieren zwar. Korrekte Formulierungen wie 47 geteilt durch 5 oder dividiert durch 5 klappen nicht. Ah ja, das muss ich dann ausprobieren, weil das ist für mich natürlich unlogisch, weil durch muss dazu, sonst ist es eben tatsächlich falsch. Google, ne, muss noch ein bisschen was lernen. Ne? Alexa hat da übrigens kein Problem mit. Hm. Wo wir dann beim nächsten Thema wären. Ich kann zwar deine Begeisterung für Google Home verstehen, ich habe mich dennoch für Amazons Echo Dot entschieden und das nicht zuletzt, weil Google Home in Deutschland viel zu spät erschienen ist. Der Echo unterstützt zwar kein Chromecast, aber ansonsten sieht das vom Leistungsempfang sehr ähnlich aus. Und er kann Bluetooth, das heißt, der kleine preiswerte Puck steht irgendwo in der Nähe und der Bluetooth-Lautsprecher an anderen Ecken des Raumes. Das hat doch was. So, also jetzt beide zusammengefasst erstmal, ja. Es spricht nichts gegen ein Amazon Echo. ob jetzt ein Amazon Echo groß oder ein Dot, spielt keine Rolle, ist ja von der Funktion her eigentlich identisch soweit, nur dass der große Amazon Echo eben einen besseren Lautsprecher hat und der kleine eben nur so einen Rechtslautsprecher, aber man kann den ja dann verbinden, ja, mit einem anderen Lautsprecher. Andere Lautsprecher in einer anderen Ecke brauche ich nicht, ja, weil das kostet nur noch mehr Strom. Ich bin da immer sehr, sehr skeptisch und ich möchte eigentlich so wenig wie möglich Geräte haben, die ständig an sein müssen. Und wenn ich erst einen Bluetooth-Lautsprecher anschalten muss, bevor ich das Gerät benutze, ist das Ding sofort tot. Das geht gar nicht. Aber wie gesagt, was für den einen wichtig ist, für den anderen spielt keine Rolle. Für dich ist zum Beispiel auch dann das mit dem Chromecast offenbar nicht so wichtig. Das ist das, was für mich wichtig ist. Also ich kann nicht, ich brauche unbedingt was, wo ich auch meinen Chromecast damit steuern kann, wo ich auch eben YouTube-Videos oder ähnliches auf Zuruf starten kann und vor allem, was ich überhaupt mich jetzt schon in der letzten Woche schon absolut daran gewöhnt habe, ist, dass ich Streams, die über den Chromecast laufen, dass ich die per Zuruf pausieren kann und wieder starten kann. Also das ist mir nämlich dauernd passiert. Ich gehe wie zum Beispiel schnell während dem Streaming, ja, also ich gucke meinen Film an, ich gehe an den Kühlschrank, ja, das dauert nur eine Sekunde, aber manchmal dauert es eben länger, ja. So, und wenn ich dann rausgehe und ich gehe an den Kühlschrank, oh, okay, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Ich wollte mir gerade nur was krapschen, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Der Film läuft weiter. So, dann muss ich wieder zurück zur Couch, weil dort liegt ja die Fernbedienung, ne? Ja, Fernbedienung, Pause drücken. Hm? So. Und ich hab's da ja schon gut. Ich hab noch die Fernbedienung. Andere, die jetzt kein HDMI, CEC-fähiges Gerät haben, die müssen das sogar am Handy steuern. Und das liegt dann garantiert auf dem Tisch irgendwo, ne? So. Aber hier sage ich dann gerade, hey Google, pause. Und wenn ich dann weiter gucken will, hey Google, continue. Wenn ich gerade mit den Händen voll mit Mampferei, ja, Richtung Couch torkle, beide Hände voll, ja, hey Google, continue. Und dann wird wieder fortgesetzt. Das ist wirklich wichtig. Also der Chromecast muss bei mir angesprochen werden können. Ja. Aber ansonsten, ich tendiere sogar dazu, im Google Home, im Amazon Echo Dot eine bessere Bewertung zu bekommen, obwohl ich das jetzt noch nicht direkt ausprobiert habe. Ich habe mir auch sehr viele Infos geholt und habe auch viele Videos geschaut. Und ich kann euch sagen, momentan ist die Spracherkennung in Deutsch beim Amazon Echo besser als beim Google Home. Das kann man wohl noch ruhigen Gewissens sagen. Ich bin zwar der Überzeugung, dass es bald besser wird, aber da muss ich Google jetzt wirklich mal ganz, ganz, ganz schnell anstrengen. Denn so, wie du gesagt hast, richtig, Olaf, der ist schon länger draußen. Das Amazon Echo, Echo Dot ist schon viel länger draußen als Google Home. Und jetzt kommt Google Home raus und kann kaum Deutsch. Das ist vielleicht für Leute wie mich uninteressant, aber für die Masse der Leute wird das sehr uninteressant sein. Ich hab auch gemerkt, wenn Leute bei mir zu Besuch kommen, das sind auch Technikfans, die kennen auch alle Englisch, aber die haben wirklich eine Hemmschwelle, mit dem Teil Englisch zu reden. Und dann kommen manchmal die lustigsten Versprecher raus, ja, weil man irgendwie, man steht so unter Druck, ja, man steht so unter Druck. Dann sind auch noch andere Leute, oder ich zumindest, da nebendran, und dann versucht derjenige was rauszubrabbeln auf Englisch und dann passieren manchmal ganz komische Sachen, obwohl die Person nochmal einwandfrei Englisch kann, ja, kommen dann manchmal Sachen raus, da lache ich mich kaputt, ja, das sprudelt dann gerade so raus. Vollkommen grammatikalisch falsch, ne, was natürlich dazu auch führt, dass Google Home dann selbst in Englisch das nicht versteht, ne? Ganz klar. Deswegen wäre mir schon lieber, das Teil in Deutsch stehen zu lassen, aber das kann ich nicht machen, weil genau da solche Sachen wie startet Jurassic Park auf dem Chromecast nicht funktionieren. Ja? Wohingegen das in Englisch absolut einwandfrei und ruckzuck funktioniert. Ja? Oder sowas wie Chromecast anhalten, Chromecast starten, ja. Das muss erst noch implementiert werden. Ich meine, ich habe es zwar jetzt seitdem noch nicht mehr probiert. Kann sein, dass es vielleicht jetzt sogar schon funktioniert, ja, weiß ich nicht. Aber definitiv wird das noch eine Zeit lang dauern, bis es auf dem Niveau ist vom Amazon Alexa. Außerdem hat Alexa schon jede Menge Unterstützung von allen möglichen Firmen. Google Assistant zwar auch, da war ich auch überrascht davon, aber dennoch hat da Alexa einiges mehr zu bieten. Von daher ja, bleibt eigentlich nur noch dieses Gefasel mit der KI. Davon habe ich schon eben noch nichts gemerkt. Ja, sorry, also das Ding lernt nicht. Und damit meine ich, okay, wenn ich zu dem Ding sage, ich heiße Rio, okay, dann sagt der Rio zu mir, ja. Gut, musste ich nicht, weil es ja sowieso mein Name ist in Google eingetragen. Und dann ging das automatisch. Aber ich kann ihm ein paar Sachen sagen. Ich habe auch gesagt, okay, ich mag Anime. Und dann hat er gesagt, okay, das merkt er sich. Super. Ja, jetzt merkt er sich das. Und weiter? Weiter? Also da ist kein Resultat dahinter. Ja. Und das nützt dann also relativ wenig. Dafür hat natürlich hier Amazon Echo oder eben Alexa einen großen Vorteil. Genau das, was mir fehlt mit der Chromecast-Unterstützung, ja, ist vielleicht gut für die Unterstützung, wenn man im Prime-Universum ist. Ich gucke ja auch viel Amazon Prime. Ja, von daher bräuchte ich eigentlich auch Gerät, um Amazon Prime zu starten. Leider ist das eben nicht ganz so einfach für Amazon, weil ich habe das zum Beispiel über Smart TV von Samsung. Da müsste das den Smart TV von Samsung steuern und das geht leider nicht. Ich glaube, Fire TV, da könnte man, glaube ich, was tricksen, wenn ich es richtig weiß, bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber auf jeden Fall solche Sachen wie zeige mir Jurassic Park, das muss funktionieren in dem Universe, sage ich mal, von Amazon. Kann man bestimmt auch machen, weiß ich nicht 100%, aber für mich scheidet es zum Beispiel auch deswegen aus, weil es eben über ein Samsung TV geht. Das heißt, ich müsste auch wiederum ein Fire TV installieren bei mir. Also, die Frage des Universums, wo ist man, Google oder Amazon, ja, oder vielleicht, wenn man unabhängig sein will, dann vielleicht eher Amazon, weil ansonsten ist man eben auf Google recht angewiesen. Ja, man kann mit Spotify, mit TuneIn und so weiter, das kann man auch alles steuern und entsprechend spielen, aber ich kann zum Beispiel auch nicht mit dem Google Home Amazon Video bedienen, ja, das geht auch nicht. Und das ist auch nicht zu erwarten, dass das geht. Naja. Gut, also, da muss man durch. Was soll man machen? Aber ich denke, dass beide in Zukunft da noch ein paar Verbesserungen bekommen werden. Mal sehen, wie das alles sich entwickelt. Dann gibt's noch eine Sache, und zwar der Fernand hat geschrieben, Community schweigsam ist gleich Community macht Urlaub. Urlaub? Was ist das? Ein Wort. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Ich habe Sie nicht verstanden. Was ist Urlaub? Ja, und außerdem, also das ist eine Ausrede, ja. Also man kann den Ancast ja auch im Urlaub hören. Das ist ja ganz klar. Ne? Na, schon klar. Es war schon klar, dass es auch wegen der Urlaubszeit ist, aber das hat dieses Jahr so lange gedauert, bis Community sich wieder zurückgemeldet hat. Ich habe schon Angst gehabt, ja, dass ihr vielleicht im falschen Land Urlaub gemacht habt. Jetzt dort festgehalten werden. Office Suite Pro und PDF, das ist die App der Woche. Eine App der Woche. Die andere ist AnthropenOffice, also kurz zusammengefasst von Android Open Office, AnthropenOffice. Ja. Hört sich an wie Hadoken. Aber das sind beides Apps, die ich eben gefunden habe während meinem Test, ja, wie schnell ich Google entkommen kann. Übrigens auch Amazon Alexa ist dafür eine Option. Ja, also wenn ich aus dem Google Universe fliehe, dann ist das noch eine Option. Ich werde langfristig mir auch noch einen Echo Dot zulegen. Ja, das werde ich auf jeden Fall noch machen, weil eben meine Erfahrungen jetzt mit dem Google Home so ein bisschen geteilt sind, was ihr auch im Video sehen könnt. Ja. Ja, also Office Suite Pro ersetzt im Prinzip Google Docs. Und zwar komplett. Weil es auch 15 GB kostenlosen Online-Cloud-Storage beinhaltet, den ihr mit der Office Suite Pro benutzen könnt. Ihr könnt also nach wie vor eure Sachen in die Cloud auslagern, damit ihr es mit allen euren Geräten nutzen könnt. Das Ganze hat allerdings seinen Preis. Im Moment gibt es die Office Suite Pro, ich hoffe, dass es jetzt noch eine Zeit lang gibt, für 10 Cent im Play Store, ist im Angebot, App der Woche, ist aber schon eine geraume Zeit, ich weiß nicht, wie lange es die noch gibt. Guckt mal, normalerweise kostet es um die 6 Euro rum. Aber damit ist es nicht getan. Zum Beispiel, um Dokumente einzuscannen, braucht man wiederum eine neue App, die man in der Vollversion sich freischalten lassen muss für Geld, ja, verschiedene andere Viewer, sogar Fotosuite, sogar die Fotosuite braucht man, um JPEG-Bilder anzugucken, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber da sieht man schon, dass die halt Geld machen wollen mit der Geschichte, ja. Also wie man eine App Suite nennen kann, wenn es noch nicht mal JPEG anzeigen kann, ohne dass man ein zusätzliches Programm installieren muss, das dann wieder Kohle kostet, ist mir schleierhaft. Aber warum es trotzdem App der Woche wurde, ganz einfach, weil die Qualität davon recht hoch ist. Man hat einen richtig guten Spreadsheet-Editor, man hat einen richtig guten Text-Editor, man hat für Präsentationen was Gutes, PDF-Dateien werden optimal verarbeitet und das Ganze ist Microsoft Office-kompatibel und zwar ganz Microsoft Office-kompatibel. Es benutzt auch leider nur die Microsoft Office-Formate. Das würde auch erklären, warum die Firma versucht, krampfhaft Geld zu verdienen mit diesen verschiedenen Apps, denn das Ganze ist natürlich von den Lizenzen her bei Microsoft auch nicht gerade billig. Das hat also trotz allem, trotz dem Ganzen Hand und Fuß, wenn man das geschäftlich braucht. Und das ist sicherlich eine Empfehlung für Leute, die das professionell machen wollen, dass man sich dann sowas holt. Ist nicht so schlimm, dass das so und so viel kostet. Ja, was wird denn das... Weiß jetzt nicht genau, was das alles zusammen kosten wird. Ich habe nicht nachgerechnet. Sagen wir mal 50 Euro, vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Aber sagen wir mal 50 Euro ist für ein Office-Paket, das man mobil nutzen kann auf Tablets und Smartphones, ein Klacks für Profi-Anwender beziehungsweise für Firmen, die eben ihre Mitarbeiter da ausstatten wollen mit dem. Das ist ein Klacks im Vergleich zu anderen Lizenzen, die man da erwerben muss. Also es ist schon gut, ja, und es hat Hand und Fuß. Wenn man allerdings sagt, nee, also ganz so viel möchte ich auch nicht ausgeben, man kann auch, oder vor allem, ich stehe auf offene Formate, ich mag keine Microsoft Spreadsheets, ich möchte Open Office Sachen haben, ja, und ich habe alle meine Dokumente Open Office gemacht oder konvertiert von Google Docs, ja, deswegen, wie gesagt, bin ich ja auch darauf gekommen. Der kann auch Entropen Office nehmen. Da ist eine Grundversion kostenlos, aber auch hier gibt es ein paar Sachen, die man dann eben nachkaufen kann, beziehungsweise muss. Im Prinzip ist das tatsächlich das Open Office konvertiert auf Android. Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Die Vorteile sind, es ist wirklich von den Features her phänomenal. Es ist eigentlich alles vorhanden, was im Desktop OpenOffice vorhanden ist. Ja, und damit ist es auch für professionelle Anwendungen geeignet. Es ist wirklich gut. Was gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass die ganze Oberfläche eben eine PC-Oberfläche ist. Die Menüs, alles ist 1:1 vom PC, von der Desktop-Version und mit Touchscreen und so weiter geht es, aber man merkt es, dass es eben nicht dafür gedacht ist. Deswegen gibt es auch einen Maus-Emulator. Den kann man anklicken und dann hat man so ein kleines Feld, wo man mit dem Finger entlanggleiten kann und dann wird ein Mauszeiger gesteuert. Ja. Auch rechte, linke Maustaste und so weiter kann man eben emulieren. Aber da habe ich einen Tipp für euch. Phänomenal, per Bluetooth oder USB OTG einfach eine Maus verbinden und dann habt ihr auch wirklich das Gefühl, ihr arbeitet am Desktop. Und zwar auf eurem Tablet oder Smartphone. Irre. Ja, funktioniert super gut, kann alle OpenOffice-Dateiformate und somit, sage ich mal, hat man da auch eine Möglichkeit, diese Open Documents richtig gut zu nutzen. Ich war überrascht übrigens, wie schön das funktioniert, bei beiden allerdings, und dass man eben hier wirklich recht unkompliziert von Google die Sachen wechseln kann auf diese Dinger. Das heißt, exportieren und ruckzuck hat man diese Dokumente dann auf oder in Entropen. Entropen hat leider selbst keine Anbindung an die Cloud. Man kann aber verschiedene Cloud-Anbieter nutzen, unter anderem auch Dropbox. Ja, ja, die Anbindung ist nicht ganz so gut gelungen, wie das jetzt mit der Office Suite Pro ist, weil man da einen dedizierten Speicher hat, 15 GB eben, die allen Usern kostenlos zur Verfügung stehen da, wenn man das gekauft hat. Aber das hat Android Open halt nicht. Da ist es ein bisschen komplizierter, aber trotzdem noch akzeptabel. Es geht. Und ja, was soll ich sagen? Nicht schlecht. Mit Colabra vielleicht zusammen als Web-Interface hat man dann ein optimales, offenes Open Office Alternativsystem zu dem zu diesem G Drive, ne, oder Google Docs und Spreadsheets. Genau. Also Office Suite Pro im Moment noch für 10 Cent im Angebot. Ganz schnell zuschlagen. Da habt ihr schon mal das Hauptprogramm, das ist das teuerste. Und dann Android Open Office. Das gibt's kostenlos. Und da braucht man eigentlich die Plugins auch nicht so wirklich. Ja. Übrigens habe ich vorhin gesagt, Android Suite Pro würde 5 Euro kosten. Das stimmt nicht, es sind 15 Euro, was es normalerweise kostet. Ja, also habe ich mich fast vertan. Damit sind wir am Ende für die heutige Ausgabe vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur damit The Netcast, das ist die Community, nur reinschreiben dort, entweder unter dem Videobeitrag oder im Diskussionsforum vom Channel. Ja. Die ganzen Links und Informationen für die Sendung heute, da sind wieder ein paar wichtige dabei, findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Und ansonsten, ja, ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!